was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen. Wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat?